Antenne Düsseldorf am Nachmittag. Ich darf Ihnen nochmal den Tipp geben, weil das die letzten Stunden immer daneben gegangen ist. Wir versprechen Ihnen mindestens 3.000 Euro im Geldregen, wenn Sie weiter sagen. Viele von Ihnen haben die letzten Stunden immer schon vorher Stopp gemacht. Nein, das brauchen Sie gar nicht. Sie haben sogar die Chance, jetzt sich noch zu bewerten. Der Sommergeldregen. Die aktuelle Spielrunde läuft. Versuchen Sie noch bis Viertel nach, sich zu bewerben. 01379 36 5000. Anrufen ab 18 für 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy deutlich teurer. 01379 36 5000. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Antenne Düsseldorf. Und das Beste von heute. Neu bei uns. John Newman, Love Me Again. Antenne Düsseldorf. 100% mein Radio. No, I turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd. Rising up to you. Filled with all the strength I find. Nothing I can't do. Auf gar nichts mehr. Antenne Düsseldorf. Netzupdate. Ist eine Schlagzeile aus dem Netz von heute Nachmittag. Die Baumarktkette Praktika ist pleite, hat Insolvenz beantragt. 18.000 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. Gründe für die roten Zahlen, der gescheiterte Verkauf von Baumärkten in Luxemburg, die Folge des langen Winters und auch die ganzen Rabattaktionen. Die Sanierung ist jetzt gescheitert. Dennis Gröllmann für Antenne Düsseldorf. Wie berichtet das Netz drüber? Ja, die Schlagzeilen beziehen sich im Moment wirklich oft auf diesen Werbeslogan von Praktika. Du sagtest es ja schon, 20% auf gar nichts mehr, so steht das auf süddeutsche.de und Stern schreibt nie wieder 20% auf alles. Da ist also viel Spott auch zu lesen gegenüber Praktika. Dahinter steckt aber möglicherweise auch ein trauriges Schicksal oder vielleicht auch sogar vieler trauriger Schicksale, weil eventuell viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Wieso konnte das jetzt so weit kommen? Ja, du hast gerade schon angesprochen und Stern.de schreibt, überraschend kommt das aus nicht. 20% auf alles, das konnte nicht gut gehen, zumal damit nicht mal das Ende der Fahnenstange erreicht war. Gelegentlich wurde der Rabatt sogar auf 30% erhöht und auch FAZ.net sieht die fehlgeschlagene Rabattstrategie als einen Grund für die roten Zahlen. Zahlen. Wie fallen die Reaktionen jetzt aus? Ja, Verdi zum Beispiel sagt, es ist eine menschliche und finanzielle Tragödie für die Mitarbeiter. Sie seien bereit gewesen, für 3 Jahre jeweils auf rund 5% ihres Jahresgehaltes zu verzichten. Umso bitterer ist es, dass nun in der Folge der Insolvenz viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Wie geht es denn weiter? Was wissen wir schon? Ja, im Gespräch war, dass Obi nun Praktika zumindest teilweise übernehmen könnte. Focus Online schreibt aber, man habe dies mit Sicherheit nicht vor. Allenfalls gut laufende Filialen seien möglicherweise eine Option, heißt es. Mehr Hintergrundinfos gibt's auf antennedüsseldorf.de, wenn Sie da auf das Netzupdate gehen. City, Safe and Sound, Antenne Düsseldorf am Donnerstagnachmittag. Morgen um diese Uhrzeit, da läuft sie. Die große Kirmes am Rhein startet in meinem Freundeskreis. Gerät schon das ganz große Rumgeplane los, wann wir wie losziehen und vor allem auch wie oft. Und wenn Sie auch neugierig sind, was neu ist und vor allem was Sache ist, was Sie bei Ihren Planungen wissen müssen, wir haben ganz frisch unseren Kirmes-Guide 2013 im Netz veröffentlicht. Dort gibt es die Öffnungszeiten, den neuen Lageplan der Geschäfte und auch die Programme der Schützenzelte. Den Antenne Düsseldorf Kirmes Guide bei uns im Netz antennedüsseldorf.de. Jetzt ein Kulthit. Antenne Düsseldorf ist das, der Düsseldorfer Norden und die krebserregende Chemikalie PFT im Grundwasser. Die Stadt hat jetzt Infos vorgelegt, wie sie das Problem angehen will. Eins steht fest, vor allen Dingen dauert das Problem lange, bis es gelöst ist. Aktuell nimmt das Umweltamt Messungen vor. In 2 Jahren sollen die Filterarbeiten am Grundwasser beginnen können. Ist auch unser Thema in den Antenne Düsseldorf Nachrichten um 15.30 Uhr. Unipolster, wir schließen unsere Filiale Ratingen. Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Hunderte nagelneue Garnituren, Tische, Schlafsofas und Fernsehsessel radikal bis zu 77% reduziert. Jetzt bei Unipolster in Ratingen. Liese Meitner Straße 9 gegenüber Real. Notruf, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin im Kofferraum, ich bin entführt worden. Helfen Sie mir. Halle Berry in einem Thriller, der ganz Amerika schockte. The Call. Leg nicht auf. Ab jetzt im Kino. Unipolster in Ratingen. Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Alles bis zu 77% reduziert. Jetzt bei Unipolster in Ratingen. Wo gibt's in jeder Preislage die größte Auswahl an Trauringen und die exklusivsten Designs zu Traumpreisen? Klar, bei 123gold.de. www.123gold.de. Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 in Düsseldorf auf der Berliner Allee. Polstermöbel Totalräumung wegen Geschäftsaufgabe. Alles muss raus. Nichts wie hin zu Unipolster in Ratingen. Liese Meitner Straße 9 gegenüber Real. Kulthits und das Beste von heute. Antenne Düsseldorf, der beste Mix. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just zündet ihr Firework hier bei Antenne Düsseldorf. Angie, die Queen von Berlin. Oh, heute ist nicht mein Tag. 10.15 Uhr. Danke, Herr Snowden. Jetzt wissen alle, dass wir von den Bespitzelungen der Amis wussten. Die Leute haben doch schon immer vermutet, dass wir mit den Amis unter einer Decke stecken. Wenn Sie das sagen, Herr Westerwelle, Glauben Sie das etwa auch, Herr Obama? Oh, sure, Angie. Nur, dass ich die ganze Zeit in der Matratzenritze liegen muss, das wäre sicher neu für die Öffentlichkeit. 12.48 Uhr. Hut ab. Der Papst besucht afrikanische Flüchtlinge auf der Insel Lampedusa. Sie sollten vor der Wahl auch ein bisschen an Ihrer Bürgernähe arbeiten, Frau Merkel. Ich bitte Sie, Herr Schäuble. Was gibt's denn Bürgernäheres, als heimlich Ihre E-Mails zu lesen, hä? 14.29 Uhr. Typisch. 43% der grünen Wähler fahren mit dem Auto in Urlaub. Ganz schön verlogen, oder, Herr Trittin? Überhaupt nicht. Was der Ströbele mit seinem Fahrrad schon an CO2 gespart hat, können unsere Wähler mit ihren Autos nicht ausstoßen. Ströbele, was gibt's? Mir ist gerade das Marsmobil Curiosity hinten aufs Fahrrad aufgefahren. Ich komme später. Angie, die Queen von Berlin. Zum Nachhören auch bei uns im Netz. antennedüsseldorf.de of God, don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding, right under your cross, it's where Es ist 15.30 Uhr. Antenne Düsseldorf, Nachrichten. Mit Henning Bulker, guten Tag. Die Baumarktkette Praktika ist pleite und hat Insolvenz beantragt. Die Max-Bar-Märkte, die auch zu dem Hamburger Konzern gehören, seien aber von der Insolvenz nicht betroffen, sagte ein Sprecher. Jetzt solle ein Sanierungsplan für das Unternehmen erstellt werden. Insgesamt sind 18.000 Festangestellte von der Insolvenz von Praktika betroffen. In 3 Wochen tritt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige in Kraft und die Bundesländer haben mehr Plätze geschaffen als erwartet. Das sagte Bundesfamilienministerin Schröder in Berlin. Allerdings sei die Lage von Region zu Region unterschiedlich. Die Opposition wirft der Ministerin dagegen Täuschung vor. Die Bilanz sei geschönt, sagte SPD-Generalsekretärin Nahles der Welt. Das Wetter, mehr Wolken, aber weiter ziemlich warm. Und jetzt Nachrichten hier aus der Stadt. Die Stadt will dafür sorgen, dass das Grundwasser im Düsseldorfer Norden vom krebserregenden PFT gereinigt wird. Die Chemikalie war unter anderem durch Löschwasser der Flughafenfeuerwehr in den Boden geraten. Zurzeit macht das Umweltamt eine Bestandsaufnahme, wie stark das Grundwasser an welcher Stelle verunreinigt ist, so Umweltdezernentin Helga Stuhlgies im Antenne Düsseldorf-Interview. Und daneben entwickeln wir gerade ein optimales Filterverfahren. Die bestehenden Verfahren haben einen geringen Wirkungsgrad für diese Stoffgruppe und deswegen wollen wir den Wirkungsgrad verbessern. In 2 Jahren will die Stadt dann damit beginnen, das Grundwasser zu filtern. Sie rechnet damit, dass das rund 15 Jahre dauern wird. Zu den Auswirkungen von PFT will die Stadt jetzt auch eine Infokampagne starten. Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage auf antennedüsseldorf.de unter Nachrichten. Dieses Wochenende wird es in Oberkassel voll. Bei der größten Kirmes am Rhein rechnen die Schausteller schon in den ersten Tagen mit über 1 Million Besucher. Die Wetteraussichten sind gut, um die 23 Grad und trocken. Auch zum historischen Festumzug der Schützen mit 3000 Teilnehmern werden am Sonntag tausende Besucher erwartet. Bis zum nächsten Sonntag, dann eine Woche später, rechnen die Veranstalter der Rheinkirmes mit rund 4 Millionen Besuchern. Eine besondere Attraktion ist bei der Kirmes in diesem Jahr die 81 Meter hohe Aussichtsplattform City Skyliner. Sie feiert in Düsseldorf Weltpremiere. Offiziell eröffnet die Kirmes morgen um 17 Uhr. Der Gerresheimer Bahnhof soll in den nächsten 5 Jahren ein neues Gesicht bekommen. Der Stadtrat will heute Nachmittag die Umbaupläne für den Bahnhof beschließen. Sie sehen unter anderem vor, dass die Bahnsteige über Aufzüge erreichbar sein werden. Außerdem wird unter den Gleisen ein 25 Meter langer Tunnel gebaut, durch den Fußgänger und Radfahrer von Gerresheim aus nach Fennhausen kommen können. Insgesamt kostet das Projekt 9,5 Millionen Euro. Gut die Hälfte davon zahlen Land und Bund. Die Bauarbeiten sollen in 3 Jahren beginnen und 2018 beendet sein. Die Planungen hatten sich immer wieder verzögert. Und das waren die Nachrichten. Alle Meldungen finden Sie auch online auf unserer Homepage auf antennedüsseldorf.de. Und wie das Wetter wird, weiß jetzt Daniel Fiener. Das Wetter wird eigentlich sehr langweilig. Wir haben es weder mit schlechtem Wetter zu tun, Regen ist nicht auf dem Radar. Wir haben es aber auch nicht mit Hochsommer zu tun, der legt eine kleine Verschnaufspause ein. Wir haben viele Wolken, aber auch Sonne bei 21 Grad. So bleibt es dann auch am Wochenende eher bei 23 Grad. Das zeigt der Antenne Düsseldorf 3-Tagestrend. Werden wir also beim Karussellfahren nicht nass. Aktuell bei uns am Hafen 19 Grad. Der Blick auf die Straßen der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice. Aktuell haben wir 2 Meldungen von der A46 Heinsberg Richtung Wuppertal zwischen Neuss-Üdesheim und Düsseldorf. Auf Bilk 1 Kilometer. Und wenn Sie dann in Richtung Wuppertal weiter unterwegs sind, stehen Sie auch nochmal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 2 Kilometer stockend. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Nachmittag. Bundesfamilienministerin Schröder hat ja Zahlen vorgelegt, wonach alle Kinder versorgt sein sollen. In 3 Wochen tritt ja der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter 3-Jährige in Kraft. War schon bei uns das Thema, wird auch bundesweit kontrovers verhandelt. Ich habe mal nachgeschaut, wie es denn hier in Düsseldorf aussieht. Ende Juni hatten laut Stadt 3.300 Kinder unter 3 noch keinen Platz vermittelt bekommen. Bei einigen lag das daran, dass einfach noch nicht alle Vermittlungen abgeschlossen waren, aber da ist noch eine ordentliche Lücke. Den Streit hin und her, den schauen wir uns an in 4 Minuten hier bei Antenne Düsseldorf heute Nachmittag mit Daniel Fiene. Hier sind One Republic, If I Lose Myself. Faces. Antenne Düsseldorf ist das, Donnerstagnachmittag. Das ist eine gute Nachricht für Eltern, die dringend einen Platz für ihr Kleinkind in der Kita suchen. Zumindest deutschlandweit. Noch 3 Wochen, dann haben ja auch Eltern von Kleinkindern zwischen 1 und 3 Jahren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Das Bundesfamilienministerium hat jetzt neue Zahlen vorgelegt und die zeigen, es gibt mehr Plätze als erwartet. Zumindest deutschlandweit. Manja Borchardt hat die Hintergründe. Insgesamt 813.000 Kleinkinder können im kommenden Kita-Jahr betreut werden. Damit gibt es 30.000 Plätze mehr, als ursprünglich veranschlagt wurden. Das heißt aber nicht, dass Eltern jetzt überall problemlos einen Kita-Platz für ihren Nachwuchs bekommen. Einige Kitas werden nicht direkt zum 1. August öffnen können, weil sie noch auf eine Genehmigung warten. Und vor allem in den Ballungszentren in Westdeutschland dürfte die Nachfrage nach Plätzen größer sein als das Angebot. Mit einer Klagewelle rechnen die Verantwortlichen trotzdem nicht. Und letzte Zahlen aus Düsseldorf bestätigen das. Ende Juni meldete die Stadt, dass noch rund 3.000 Kinder unter 3 nicht versorgt sind. Sie hören Antenne Düsseldorf. Attraktive Festgeldangebote können Sie heute lange suchen oder jetzt einfach bei uns finden. Als Neukunde der Hypovereinsbank erhalten Sie jetzt 1,5% Zinsen auf Ihr Festgeld bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Ab einem Anlagebetrag von 5.000 bis maximal 20.000 Euro. Nur für kurze Zeit in Ihrer Filiale und online unter hvb.de. Willkommen bei der Hypovereinsbank. Alles für Ihren Sport. Top-Marken wie Adidas, Nike, Schöffel, Jack Wolfskin und viele mehr nochmals reduziert. Denn wir räumen auf. Ab sofort auf alle gekennzeichneten Artikel zusätzlich 20% auf bereits reduzierte Ware. Bis zum 13. Juli. Aufräumungsverkauf in Ihrer Sportarena. Antenne Düsseldorf, der beste, der beste Mix. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but higher, but let's make a say. Shoot me down. Antenne Düsseldorf, 100% mein Radio. I got my first real 6-string, loaded at the 5 and 9. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried. Brian Adams, Summer of 69, hier beim Sender der Stadt, Antenne Düsseldorf. Der Sommergeldregen. Die Kollegin Nina Ten Harf steht in unserem Gewinnspielstudio und hat den nächsten Kandidaten. Ja, was soll ich sagen? Wir machen einfach so lange hier weiter, bis die mindestens 3.000 Euro, sprich ja 6.000 Euro heute am Doppeldonnerstag hier im Sommergeldregen endlich gewonnen werden. Hier spricht Ina Jungblut. Hallo Ina, hier ist die Nina Tenha vom Sommergeldregen. Nein! Doch! Wie astrein ist das denn? Ina! Ja? Wissen Sie, wie unser Sommergeldregen funktioniert? Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Dann geht's jetzt los für Sie. Viel Spaß! Danke! 500 Euro. Weiter. 900 Euro. Weiter. 1.500 Euro. Weiter. 2.000 Euro. Weiter. 2.700 Euro. Weiter. 3.000 Euro. Stopp. Ina? Ja? Wie viele haben Sie gewonnen? 6.000. Genau, 6.000 Euro für Sie. Ich glaube es nicht. Ich sitze am ganzen Körper. Du meine Güte. Ach nein, super. Danke. Ina gewinnt 6.000 Euro am Doppeldonnerstag im Sommergeldregen. Aber das war ja noch lange nicht alles. Denn nur heute am Doppeldonnerstag geht es für Sie um bis zu 50.000 Euro. 01379 36 5000. 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige, Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Heute am Doppeldonnerstag geht es um bis zu 50.000 Euro. Werden Sie unser Kandidat. Antenne Düsseldorf. 100% mein Radio. Kulthits und das Beste von heute. Neu bei uns. Robin Thicke, Bloodline. Your leg out, he too square for you. He don't smack

Es ist 16 Uhr. Antenne Düsseldorf, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Werner Baumann, guten Tag. Das Wetter, Wolken und etwas Sonne um 21 Grad. Razzia bei der Telekom, Pleite bei Praktika. Die EU-Kommission hat bei Razzien in mehreren Ländern die Büros von Telekom-Firmen durchsucht. Betroffen war auch die Deutsche Telekom. Möglicherweise geht es um verbotene Preisabsprachen, offiziell ist das aber noch nicht. 29,90 Euro. Das ist der gefühlte Standardpreis für einen DSL-Anschluss mit Flatrate. Und das seit Jahren. Ob sich die Anbieter still und heimlich auf diese Summe geeinigt haben, könnte Gegenstand der aktuellen Untersuchungen sein. Allerdings bestätigt ist das nicht, weder von der Telekom noch der Kommission. Bei der Telekom ist man verwundert über die Razzia und verweist darauf, dass ja eigentlich die US-Großanbieter den Markt beherrschen. Sollte sich der Verdacht auf Preisabsprachen aber erhärten, drohen empfindliche Strafen. Es geht um bis zu 10% des Jahresumsatzes. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion. Die Baumarktkette Praktika ist pleite und hat Insolvenz beantragt. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 20.000 Mitarbeiter, davon 12.000 in Deutschland. Geht nicht, gibt's nicht. Gemäß dieses Praktika-Slogans sollen die Kunden erstmal nichts von der Pleite merken. Die Filialen sollen im Rahmen eines vorläufigen Insolvenzverfahrens uneingeschränkt fortgeführt werden. Ziel ist es, Praktika zu sanieren. Nicht von der Insolvenz betroffen sind die Max-Bar-Märkte und das internationale Geschäft des Praktika-Konzerns. 20% auf alles, vor allem durch die fehlgeschlagene Rabattstrategie, war Praktika in die Krise geraten. Für die Mitarbeiter beginnt jetzt das große Zittern. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer Tragödie. Clemens Gott, Nachrichtenredaktion. Die NRW-CDU hat wegen zunehmender Angriffe auf Polizisten ein schärferes Vorgehen gegen die Täter verlangt. Der CDU-Abgeordnete Theo Kruse sagte im Landtag, 2012 sei die Zahl der Attacken gegen Polizisten auf mehr als 10.000 Fälle gestiegen. Dazu gehörten Gewalttaten, Beleidigungen oder passiver Widerstand. Alle 90 Minuten werde nach Berechnungen der Gewerkschaft der Polizei ein Polizeibeamter angegriffen. Mehr als 1.800 Beamte seien 2012 verletzt worden, deshalb sei eine Strafverschärfung nötig. Die Landesregierung will davon nichts wissen. Justizminister Kutschaty bezeichnete die CDU-Forderung als Effekthascherei. 3 Wochen noch, dann haben die Eltern von Kleinkindern bundesweit einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Eltern, die leer ausgehen, könnten dann klagen. In NRW stehen die Chancen gut, dass die Zahl der Klagen sich in Grenzen halten wird. Land und Kommunen werden den Bedarf wohl einigermaßen erfüllen können. NRW hat die Kita-Plätze im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich stark ausgebaut. Das belegen sowohl Zahlen des Bundesamtes für Statistik als auch die Daten, die am Vormittag Bundesfamilienministerin Schröder vorgelegt hat. Aktuell stehen bei uns schon fast 145.000 Plätze für Kleinkinder zur Verfügung. Demnächst sollen noch 15.000 weitere dazukommen. NRW hätte dann für 36,5% der 1- und 2-Jährigen einen Platz. Die Zielmarke waren 33%. Die Zahlen sind aber reine Statistik. Sie sagen nichts darüber aus, dass auch wirklich alle Eltern, die einen solchen Platz wollen, ihn in der Nähe auch bekommen. Denn die Krippenplätze sind zum Teil sehr ungleich verteilt. José Nachsiandi, Nachrichtenredaktion. Und das waren die Nachrichten mit Werner Baumann. Jetzt der Wetterservice bei Antenne Düsseldorf. Das ist heute so ein bisschen Sommer unplugged, also ohne Verstärker. Nur 17 Grad, so viel messen wir im Moment im Medienhafen. Und bei dem grauen Himmel fühlt sich das auch wirklich nicht wärmer an. Morgen wird es auch nicht dolle, nicht viel wärmer als heute. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Richtung Wochenende wird es dann wieder wärmer und freundlicher. Der Verkehrsservice bei Antenne Düsseldorf. A46 Heinsberg-Wuppertal zwischen Dreieck Neuss-Süd und Bilk 2 Kilometer und zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 3 Kilometer. Die A57 Köln-Krefeld zwischen Kreuz Neuss-West und Büttgen 1 Kilometer und zwischen Kreuz Meerbusch und Raststätte-Geismühle 1 Kilometer. Antenne Düsseldorf am Nachmittag. Sie haben möglicherweise einen krebserregenden Stoff in ihrem Wasser. In dem Wasser, mit dem sie ihr Gemüse gießen, im Wasser, mit dem sie dann vielleicht auch mal baden gehen, reinspringen in das Baggerloch. Die Menschen im Norden der Stadt, die machen sich große Sorgen. In Teilen von Lohhausen, Kaiserswerth und Kalkum gibt es PFT im Grundwasser. Auch Seen sind betroffen. Wo das giftige Zeug herkommt und was die Stadt unternimmt, das ist Thema bei uns in 3 Minuten. Antenne Düsseldorf hier mit Dennis Greumann.

Donnerstagnachmittag. Wir sind's, Antenne Düsseldorf. Und die Menschen im Düsseldorfer Norden sind in Sorge. Das Grundwasser ist dort mit PFT belastet. Eine Chemikalie, die im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen. Wie sie in den Boden und damit ins Wasser gekommen ist, das steht fest. Die Flughafenfeuerwehr hat PFT lange Zeit im Löschschaum verwendet. Wie die Chemikalie wieder rauskommt, das ist noch unklar. Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf. Die Stadt macht zurzeit erstmal eine Bestandsaufnahme. Was heißt das? Ja, man will versuchen herauszufinden, wie tief das Grundwasser genau verunreinigt ist, wie stark und an welcher Stelle. Dann möchte man 2015, so der Plan jedenfalls, mit der Sanierung beginnen. Und warum jetzt noch nicht? Ja, weil erst ein Konzept erstellt werden muss. Es gibt im Moment einfach kein Filterverfahren, mit dem man PFT zu 100% aus dem Grundwasser rausbekommt. Das muss erst noch entwickelt werden. Dazu gibt es eine Testanlage. Aber man weiß im Prinzip schon, wie der Boden saniert werden soll? Das weiß man, ja. Rund um die Stellen, an denen das PFT in den Boden gelangt ist, dort wo die Konzentration also am größten ist, werden Pumpen aufgebaut. Das Wasser wird dann mit Rohren aus dem Boden rausgeholt, gefiltert und dann sauber wieder zurückgebracht. Jetzt ist das Grundwasser ja im Moment PFT belastet. Mhm. Was tut die Stadt noch, damit wir jetzt nicht das ungehindert aufnehmen? Sie startet eine Infokampagne. Auf der Homepage werden alle Infos gebündelt und prominenter platziert. Nächste Woche gibt es dann in der Fliedner Grundschule in Kaiserswerth einen Infoabend. Dann werden an den betroffenen Baggerseen neue Verbotsschilder aufgestellt, die auf die Gesundheitsgefahr hinweisen und die auch erklären, wobei es sich bei PFT genau handelt und wie groß die Gefahr ist. Wie groß ist die Gefahr denn? Ja, die Stadt versucht, die Bürger im Düsseldorfer Norden zu beruhigen. Zwar sind die Grenzwerte in den Seen überschritten, vor allem im Lambertussee, aber selbst wenn man dort täglich schwimmen war, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Trotzdem ist das Baden, aber auch das Angeln und das Wässern mit Grundwasser, zum Beispiel im Kleingarten, verboten, aber wie die Stadt sagt, halt rein prophylaktisch. Infos zum PFT im Grundwasser gehört hier bei Antenne Düsseldorf. I could try it with the waltz, I could try rock and roll, I could try it with the blues, if a song would do, I could sing it high or low, when I let you go, you know I thought it was for the best, now it is so obvious. look at me. If you'd only see me, I would prove my love for you. I could swallow half the moon. Just tell me where, tell me when. I will have you back again. Yeah, here it is, here it goes. I could try it, rock and roll. Change your life forever too. A song could get me in. I could make it high and low. Sing it on the radio. If that is what I need to do. A song could get me in. Yeah, here it is, here it goes. I could try it, rock and roll. Change your life forever too. A song could get me in. I could make it high and low. Sing it on the radio. If that is what I need to do. If a song. Antenne Düsseldorf hier. Mit Dennis Greumann. Wir müssen reden über ein sehr, sehr wichtiges Thema, das Wetter. Also wie es wird, darüber sprechen wir gleich. Aber heute, Sie sind vielleicht auch rausgegangen im Glauben, dass heute wieder Sommer ist, dass es wieder warm ist. Vielleicht haben Sie sich auch, wie ich, heute eine leichte Bluse angezogen. Das war falsch. Es ist einfach ziemlich frisch, da kriegt man schon mal schlechte Laune. Noch blöder ist es dann, wenn man gleich auf dem Weg in den Feierabend vielleicht auch noch geblitzt wird. Achtung, die Polizei kontrolliert heute auf der Rathelbeckstraße, der Frankfurter Straße und der Fennhauser Allee. Das sind aber nur 3 Blitzer von vielen. Fahren Sie bitte immer vorsichtig und nicht zu schnell. Finding yourself stuck out on the ledge, and there ain't no healing from cutting yourself with the jagged edge. I'm telling you that it's never that bad. Taking the summer's been where you're at. We're laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give it one more. Reaching out to let you know that. Nickelback, Lullaby. Ich begreife meine Aufgabe hier als Antenne Düsseldorf Moderator, auch Sie mit guter Laune in den Feierabend zu schicken. Und jetzt muss ich an dieser Stelle über dieses Wetter reden. Also was Gutes. Das Gute ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt gleich in der Straßenbahn stehen und neben Ihnen steht jemand, der sich so ganz oben am Griff festhält und Sie in Achselhöhe sind, dann ist das im Moment nicht so schlimm. 18 Grad, morgen maximal 23 Grad und auch an den kommenden Tagen wird es nicht gerade brüllend heiß. So um die 24, 25 Grad Richtung Wochenende ein bisschen wärmer, aber so 28 Grad sind in den nächsten Tagen erstmal nicht in Sicht. Antenne Düsseldorf mit den Infos. Mein erster Triathlon. Ich bin hellwach. Ich mobilisiere alle Kräfte bis ins Ziel. Neu, Rossbacher Mental Orange verringert Müdigkeit und Ermüdung. Kalorienarm mit wichtigen Vitaminen. Rossbacher Mental Orange, 2:1 für deinen Körper. Unipolster, wir schließen unsere Filiale Ratingen. Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Hunderte nagelneue Garnituren, Tische, Schlafsofas und Fernsehsessel radikal bis zu 77% reduziert. Jetzt bei Unipolster in Ratingen. Lise-Meitner-Straße 9 gegenüber Real. So, jetzt ich. Also, ich packe meine Tasche und nehme mit die Anna, den Max, die Lisa, den Stefan, den Zug, den Bus, den Christopher Street Day, das Feuerwerk der Kölner Lichter, ja, und das VRS-Tagesticket natürlich. Ein Tag, der bleibt. Mit dem VRS-Tagesticket 5 Personen. Schon ab 8,90 Euro. Mehr unter bahn.de/nrw. Die Bahn macht mobil. Unipolster in Ratingen. Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Alles bis zu 77% reduziert. Jetzt bei Unipolster in Ratingen. Wo gibt's in jeder Preislage die größte Auswahl an Trauringen und die exklusivsten Designs zu Traumpreisen? Klar, bei 123gold.de. www.123gold.de. Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 in Düsseldorf auf der Berliner Allee. Polstermöbel Totalräumung wegen Geschäftsaufgabe. Alles muss raus. Nichts wie hin zu Unipolster in Ratingen. Lise-Meitner-Straße 9 gegenüber Real. Pulsierend wie Paris. Romantisch wie die Loire. Wild wie die Bretagne. Und lieblich wie die Provence. Das ist das 13. Düsseldorfer Frankreichfest. Vom 12. bis 14. Juli verwandelt sich die Altstadt wieder in ein Petit Paris. La Grande Fête Française präsentiert von Antenne Düsseldorf. Mit hochwertiger Gastronomie, Musette, Musik und mehr im Innenhof des Rathauses. Mit einem original französischen Markt am Rheinufer. Mit der Tour de Düsseldorf. Über 150 französische Oldtimer, die zum Träumen anregen. Mehr Infos unter www.düsseldorfer-frankreich-fest.de. Vive la France! Antenne Düsseldorf mit Dennis Grollmann. 100% mein Radio. We'll be right back. Düsseldorf hier. Kind, Kegel und Job unter einen Hut zu kriegen ohne Kita-Platz, ist das eine schwere Sache. Aber 1. August gibt es einen Rechtsanspruch für Eltern mit Kindern unter 3 auf einen Platz. In Düsseldorf ist man über diesem statistisch notwendigen Schnitt, aber nur rein statistisch. Man geht davon aus, dass doch insgesamt 60% der Eltern einen Platz wollen. Bundesweit sieht das sogar noch ein bisschen schwieriger aus mit der ganzen Geschichte. Und darüber berichten wir gleich um 16.30 Uhr in den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be somewhere, somehow, neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Es ist 16.30 Uhr. Antenne Düsseldorf, Nachrichten. Mit Henning Bulka. Guten Tag. Die Baumarktkette Praktika ist zahlungsunfähig und hat für 8 Tochterfirmen Insolvenz beantragt. Das Unternehmen ist vor allem wegen seiner fehlgeschlagenen Rabattstrategie in finanzielle Schieflage geraten. Das Unternehmen will jetzt einen Sanierungsplan erstellen. Die Max-Bar-Märkte und das Auslandsgeschäft seien von den Anträgen nicht betroffen, teilte Praktika heute mit. Berufstätige Eltern können ab dem kommenden Monat mit einem Betreuungsplatz für ihr ein- oder zweijähriges Kind rechnen, zumindest laut Bundesfamilienministerin Schröder. Sie sagte heute in Berlin, es seien 30.000 Plätze mehr geschaffen worden als ursprünglich geplant. Von der Opposition gibt es dagegen Kritik, die Zahlen seien geschönt, so SPD-Sekretärin Nahles sagt in der Welt. Das Wetter, es bleibt trotz Wolken warm und jetzt Nachrichten aus Düsseldorf. Die Stadt will das Grundwasser im Düsseldorfer Norden bis 2030 PFT-frei bekommen. Umweltdezernentin Helga Stuhlgies sagte heute im Antenne Düsseldorf-Interview, man arbeite zurzeit an einem Konzept. Unter anderem muss ein spezielles Filtersystem für die krebserregende Chemikalie entwickelt werden. Stuhlgies rechnet damit, dass deshalb die Sanierung des Grundwassers erst in 2 Jahren beginnen kann. Also zunächst würden wir in dem ersten Schritt verhindern wollen, dass weiterhin Schadstoff ins Grundwasser transportiert wird. Das machen wir klassischerweise so, dass wir Pumpen setzen und dort das Wasser abpumpen, um es dann zu filtern. Damit ist gesichert, dass nichts mehr nachströmt. Wir werden dann dort, wo die höchste Konzentration ist, eine weitere Grenzlinie mit Pumpen ziehen, um dann allmählich die gesamten Schadstoffe herauszufiltern. Im Grundwasser in Kaiserswerth und Lohhausen sind die Grenzwerte für PFT überschritten. Insgesamt sind etwa 8,5 Quadratkilometer belastet. Als Verursacher gilt vor allem die Flughafenfeuerwehr, die Chemikalie jahrelang im Löschschaum eingesetzt hat. Weitere Informationen finden Sie dazu auch auf antennedüsseldorf.de unter Nachrichten. Die rund 300 Schausteller auf der größten Kirmes am Rhein blicken mit großen Hoffnungen auf das Eröffnungswochenende. Sie rechnen mit mehr als 1 Million Besucher, denn auch die Wetteraussichten sind gut, bis zu 23 Grad und trocken. Insgesamt werden im Laufe der Kirmes rund 4 Millionen Besucher erwartet. Die Schausteller rechnen damit, dass jeder Besucher an den Ständen etwa 25 Euro ausgibt. Die Politiker im Rathaus wollen heute Nachmittag nach jahrelangen Verzögerungen den Umbau des Gerresheimer Bahnhofs auf den Weg bringen. Dass der Stadtrat dem Projekt zustimmt, gilt als sicher. Die Pläne sehen unter anderem einen 9 Meter breiten Tunnel für Fußgänger und Radfahrer vor. Außerdem sollen die Bahnsteige barrierefrei erreichbar sein. Dazu werden 3 Aufzüge eingebaut. Die Kosten für den Umbau liegen bei 9,5 Millionen Euro. Gut die Hälfte davon zahlen Land und Bund. Bis die Arbeiten beginnen können, wird es wegen der aufwendigen Planung aber noch rund 3 Jahre dauern. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen von heute finden Sie auf antennedüsseldorf.de. Und die Wetteraussichten hat jetzt Dennis Krollmann. Da können Sie so langsam die Hoffnung aufgeben. Die Sonne, die packt es heute nicht so richtig. Deshalb messen wir gerade im Hafen 18 Grad. Erwarten Sie auch heute Abend kein Wunder vom Wetter. Viel wärmer wird es nicht. Die Sonne hat es weiterhin schwer. Und morgen geht es im Prinzip so ähnlich weiter, aber auch wieder ohne Regen. Am Wochenende Temperaturen um die 23 Grad. Wenn man bescheiden ist, wird man nicht enttäuscht. Der Verkehrsservice bei Antenne Düsseldorf. Ein Blitzer steht an der Hamborner Straße. Stadt auswärts, hier gilt Tempo 50. Stau im Moment im Rheinallee-Tunnel Stadt auswärts und auf diesen Autobahnen. A3 Oberhausen-Köln zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Breitscheid 1 Kilometer und in der Gegenrichtung zwischen Raststätte-Hösel und Wedau 4 Kilometer. A46 Heinsberg-Wuppertal zwischen Dreieck Neuss-Süd und Bilk 2 Kilometer und zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 5 Kilometer. A52 Düsseldorf-Essen zwischen Tiefenbruch und Dreieck Breitscheid 1 Kilometer und die A57 Köln-Krefeld zwischen Kreuz Meerbusch und Raststätte Geismühle 1 Kilometer. Antenne Düsseldorf am Nachmittag. Praktika steht vor dem Aus. Die Baumarktkette hat wegen roter Zahlen heute ein Insolvenzverfahren beantragt. Die Schulden wuchsen dem Konzern über den Kopf, vor allem wegen der Rabattschlacht. 20% auf alles. Besonders bitter ist für den 18.000 Beschäftigten. Sie haben gesagt, wir sind bereit, auf 5% unseres Gehaltes zu verzichten, wenn wir nur unsere Jobs behalten können. Das steht jetzt in Frage. Hintergründe in 3 Minuten. Ich bin Dennis Greumann. Hallo. I'm not your type. Hier ist Antenne Düsseldorf mit Dennis Greumann. 20% auf gar nichts mehr. Das steht auf süddeutsche.de. Spott für die Baumarktkette Praktika. Während Journalisten ihre Witzchen über die Pleite machen, könnten 18.000 Menschen ihren Job möglicherweise verlieren. Praktika hat wegen seiner Schulden ein Insolvenzverfahren beantragt heute. Antenne Düsseldorf-Reporter Clemens Kurt mit den Hintergründen. Geht nicht, gibt's nicht. Gemäß dieses Praktika-Slogans sollen die Kunden erstmal nichts von der Pleite merken. Die Filialen sollen im Rahmen eines vorläufigen Insolvenzverfahrens uneingeschränkt fortgeführt werden. Ziel ist es, Praktika zu sanieren. Nicht von der Insolvenz betroffen sind die Max-Bar-Märkte und das internationale Geschäft des Praktika-Konzerns. 20% auf alles, vor allem durch die fehlgeschlagene Rabattstrategie, war Praktika in die Krise geraten. Für die Mitarbeiter beginnt jetzt das große Zittern. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer Tragödie. Antenne Düsseldorf mit Hintergrundinfos zur Praktika-Pleite. Antenne Düsseldorf in ihrem Radio. Morgen ist nicht nur Schlange stehen angesagt vom ISS-Dom für die Hosenkarten am 1. September, dann das Benefits-Konzert für die DEG, sondern abends dann auch noch Karussell fahren. Wer den mag, denn morgen startet auch die größte Kirmes am Rhein und wir haben ihn mal ins Netz gestellt. Alles, was Sie dazu wissen müssen, klicken Sie einfach auf antennedüsseldorf.de. SV bei Lucky Bike. Alles muss raus. Markenräder. So günstig wie nie. Satte 30% Rabatt auf Fahrradbekleidung. Nur im SSV und nur bei Lucky Bike. Zweimal in Düsseldorf. I love Sale. Von der Schwangerschaftsmode über den Kinderwagen bis hin zum Schnuller. Ab sofort großer Sale bei Baby Walz mit vielen stark reduzierten Artikeln. Schauen Sie vorbei. Die Baby Walz Filialen in Ihrer Nähe finden Sie auch unter www.babywalz.de. Nicht vergessen, SSV bei Lucky Bike mit 30% Rabatt auf Fahrradbekleidung. Mama, cremst du mich bitte ein? Leonie lässt sich freiwillig mit Sonnenschutz eincremen. Mhm, aber nur mit Daylong. Zieht gut ein und klebt nicht. Der ideale Schweizer Sonnenschutz für die ganze Familie. So, fertig, Leonie. Danke, Mama. Daylong. Wir beschützen die Sonnenseiten Ihres Lebens. Von Hautärzten empfohlen. Machen Sie den Fühltest. Jetzt in neuem Design exklusiv in Ihrer Apotheke. Fühlen Sie Daylong. Fühlen Sie Schutz. Antenne Düsseldorf. Autofahrer. Es hat gerade eben einen Unfall gegeben und zwar in der Kreuzung Grafenberger Allee, Ecke Simrockstraße, mit einer Straßenbahn. Das heißt, es kann größere Behinderungen geben. Wenn möglich, umfahren Sie diesen Bereich. Unfall an der Kreuzung Grafenberger Allee, Ecke Simrockstraße. Antenne Düsseldorf mit dem Verkehrsservice. Ich bin schuld, hab vieles falsch gemacht. Hä? Vielleicht haben Träumereien uns zu Fall gebracht. Und wenn ich schlaf, seh ich dich im Traum. Will wieder aufwachen und dir in die Augen schauen. Will nur dich wieder hier bei mir. Nur bei dir kann ich mich verlieren. Ich frag mich, ob's dich noch interessiert. Antenne Düsseldorf mit dem Sommergeldregen. Bis zu 50.000 Euro sind am Doppeldonnerstag drin. Kann man gut gebrauchen, sind ja Ferien. Rüber jetzt ins Gewinnspielstudio. Mit 50.000 Euro könnte man sich ein ganzes Jahr Urlaub nehmen oder sich einen privaten Freizeitpark in den Garten bauen lassen. Unserem nächsten Kandidaten fällt bestimmt auch irgendwas ein. Katrin Frank. Hallo, hier ist Nina Tenner vom Sommergeldregen. Nee. Ja. Doch. Sie wissen, wie unser Sommergeldregen funktioniert, oder? Ja. Gut, Katrin, dann gucken wir mal, was für Sie möglich ist. 150 Euro. Weiter. 300 Euro. Weiter. 450 Euro. Weiter. 700 Euro. Stopp. Katrin? Ja? 700 Euro für Sie. Nee. Super. Das stimmt aber gar nicht, was ich gesagt habe. Ich dachte, Sie korrigieren mich. Nee. Nein. Heute ist doch Doppeldonnerstag. 1400. 400, ah ja, super. Prima. Stimmt, ist ja Donnerstag. So, eine Runde haben wir noch. Einmal verdoppeln wir noch alles, was Sie hier bei uns im Sommergeldregen gewinnen. Denn es ist ja Doppeldonnerstag. Deswegen versuchen Sie sich zu bewerben. Ich öffne jetzt die Leitungen. 01379 36 5000. 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Bis Viertel nach haben Sie noch die Chance, sich zu bewerben. Lassen Sie es regnen. Bis zu 50.000 Euro sind möglich. AntenneDüsseldorf.de. Take me down to the rhythm band. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave. Past the black where the sirens sing. Three. this castle of glass, hardly anything else I need to be. Antenne Düsseldorf, der Verkehrsservice. Gerade eben ist noch ein Blitzer reingekommen auf der Torfbruchstraße stadteinwärts. Hier gilt Tempo 50. Und nochmal der Hinweis, es hat einen Unfall gegeben an der Kreuzung Grafenberger Allee-Ecke Simrockstraße. Wenn möglich umfahren Sie diesen Bereich. Hier kann es sich nämlich ziemlich stauen. Das gibt es nach 17 Uhr am besten nix. Jason Derulo und Pat Benatar. Schönen Feierabend, Dennis Greumann hier. Sichern Sie sich die Unity Media Doppelflat mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Im ersten Jahr für nur 25 Euro im Monat, danach 33. Jetzt wechseln. Unitymedia.de. Das wird nicht irgendein Sommer. Das wird mein Sommer. Stimmt, zum Beispiel mit dem Fiat My Panda inklusive Klima für nur 89 Euro im Monat. Ohne Anzahlung, ohne Zinsen. Zusätzlich gibt's 500 Euro Urlaubsgeld auf alle Fiat-Neuwagen. Aber nur bis 31. Juli. Mehr Infos bei Ihrem teilnehmenden Fiat-Partner. Fiat. Simply more. Wahnsinn, Wechselwochen. Holen Sie sich jetzt die Unity Media Telefon- und Internetflat mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Denn nur für kurze Zeit sichern sich Wechsler bis zu ein Jahr gratis. Wechseln Sie jetzt. Gehen Sie auf unitymedia.de oder in den Fachhandel. Es lohnt sich. Unity Media. Mama, Mama, Papa, seins wird ganz grün. Aha. Gestern war's noch rot. Stimmt. Ui, meins wird ganz gelb. Und deins, Mama? Bestimmt wieder pink. Nö. Rosa. Schmeck dir echte Lebensfreude und verwandle Wasser in deinen Lieblingsmix mit Tritop. Jetzt in vielen fruchtigen Sorten im Supermarkt. Tretop, das Sirup-Original. Hallo Nachbar, neues Auto? Yep, Renault Megane Grand Tour Paris. Mit Deluxe-Paket. Und, was hat er so drauf? Hast ein bisschen Zeit? Hm? Klimaautomatik, Navi, Einparkhilfe, beheizbare Vordersitze. Es sind die einfachen Dinge im Leben, die glücklich machen. Die Sonne, das Meer, gutes Essen und ein kleines Boot. So klingt Wintersport mit AIDA. Zum Beispiel Inselhopping auf den Kanaren. 7 Tage schon ab 499 Euro pro Person. Los geht's auf Gran Canaria. AIDA macht den Winter zum Sommer. AIDA. Spurwarnassistent, Fernlichtassistent und Tempopilot. Wow. Die Renault Sondermodelle Paris mit kostenlosem Deluxe-Paket. Jetzt mit 0,99% finanzieren bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Entscheiden Sie sich für Renault-Qualität. Schatz, glaubst du, Smartphones machen uns dümmer? Dümmer? Hm, kommt auf deinen Tarif an. Sei schlau und hol dir die Vodafone Allnet Flat. Für nur 29,99 unendlich viel Surfen, Simsen und Telefonieren. Im TÜV-geprüften Vodafone-Netz. Aber nur für kurze Zeit in deinem Vodafone-Shop. Hallo, hier ist Nina Tenhaff vom Sommergeldregen. Die Katrin schicken wir mit 1.400 Euro in den Urlaub. Ina kriegt von uns sogar 6.000 Euro Urlaubsgeld. Wie viel ist für Sie drin heute am Doppeldonnerstag? Es ist die letzte Runde. Bis Viertel nach haben Sie noch die Chance, sich zu bewerben. 01379 36 5000. 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige, Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Wir suchen unseren letzten Kandidaten. Bis gleich. Hol dir jetzt das Samsung Galaxy S4 Mini schon ab 1 Euro. Bis gleich in deinem Vodafone-Shop. Antibrom, der wirksame Schutz gegen Mücken und Zecken. Antibrom, der Testsieger der Stiftung Warentest. Antibrom, nur in Ihrer Apotheke. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Durchsage an alle Honda CRV-Fahrer. Der CRV ist Sieger der J.D. Power Kundenzufriedenheitsstudie 2013 im Segment Kompakt-SUV. Danke für Ihr Vertrauen. An alle anderen, erleben Sie Zufriedenheit serienmäßig bei einer Probefahrt im Honda CRV. Honda, the power of dreams. Letzter Aufruf. Passagiere gebucht in Urlaub werden gebeten, teures Übergepäck durch schwere Bücher zu vermeiden. Bitte gehen Sie zu Thalia und holen Sie sich für nur 99 Euro den Thalia E-Reader Tolino Shine. Preis-Leistungssieger der Stiftung Warentest. Ich wiederhole, Tolino bei Thalia. Jetzt für nur 99 Euro. Auch online auf thalia.de. Ihr Turmbaumarkt präsentiert die Farben der Turmqualitätsmarke. Jetzt in der limitierten Goldedition. Das Beste. Sie zahlen weniger und bekommen bis zu 33% mehr Inhalt. Nur für kurze Zeit in allen teilnehmenden Märkten, solange der Vorrat reicht. Turm, der Baumarkt. Seit 2000 Jahren immer das Gleiche. Gin, komm aus deiner Flasche. Gin, erfüll mir 3 Wünsche. Ich hab die Schnauze voll. Geht doch einfach zu Citroën. Citroën macht Sie wunschlos glücklich. Mit dem Citroën C4 Selection inklusive Klimaanlage, Einparkhilfe, Sitzheizung und vielem mehr. Für nur 199 Euro monatliche Leasingrate. Ganz ohne Anzahlung. Jetzt bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Citroën. Kreativtechnologie. Der NRW-Service-Tipp. Wissen Sie, wo Monheim am Rhein liegt? Nein? Aber Sie wissen, was Kita-Gebühren, hohe Gewerbesteuern und verschuldete Kommunen sind. Wenn Sie in Monheim am Rhein leben, können Sie es wieder vergessen. Monheim am Rhein, das Plus für Investoren, Kinder und Familien. Entschuldigung, was würdest du mit 36 Millionen Euro machen? Ganz klar, ich würde erstmal Urlaub machen. Für immer. Ein Privatkonzert von meinem Lieblingsstar. Diesen Freitag im Euro-Jackpot. Rund 36 Millionen Euro. Euro-Jackpot in Ihrer Westlotto-Annahmestelle oder unter westlotto.de. Teilnahme ab 18. Gewinnchance rund 1 zu 59 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Übrigens, Monheim am Rhein hat die niedrigste Gewerbesteuer in ganz NRW. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Your fingertips across my skin. The palm trees swaying in the wind. Images. You sang me spell. Trick. Es ist 17 Uhr.